jeden Sonntag, da bleibst du zu Haus. Und du kommst aus den Federn nicht raus. Ja, du bist doch ein ganz armer Wicht. Denn das Schönste, das kennst du noch nicht. Wenn am Morgen die Sonne erwacht, ist für dich immer noch tiefe Nacht. Ja, da bleib doch zu Hause, wer mag. Aber wir radeln raus in den Tag. Auf dem Fahrrad, da fühlen wir uns frei. Fahren an Wäldern und Wiesen vorbei. Unsere Pimpel, die flattern im Wind. Erst am Abend, da finden wir Ruhe. Und der Mantel der Nacht deckt uns zu. Liegt auf Blättern noch silberner Tau, murmelt lustig ein Bach in der Au. Stimmt die Lerche ein Lied für uns an, ja, dann muss einfach singen, wer kann. In der Mühle, da kehren wir ein. Und ein Mädel bringt uns kühlen Wein. Danach ruhen wir ein Stündchen im Gras. Ja, erst recht macht das Radeln dann Spaß. Auf dem Fahrrad, da fühlen wir uns frei. Fahren an Wäldern und Wiesen vorbei. Unsere Pimpel, die flattern im Wind. Erst am Abend, da finden wir Ruhe. Und der Mantel der Nacht.